wenn so wackelt das Herz. So tanze, so strumme, so wackelt das Herz. So wackelt das Herz, so wackelt das Herz.